So, hallo zusammen. Hier ist euer guter alter Rekoba. Willkommen zur ersten Folge vom RFS-Podcast. Ich habe heute auch direkt einen Gast dabei. Das ist der super nette Franco. Servus, Leute. Ja, jetzt sind wir hier. Es ist Sonntag, Nachmittag, die Sonne scheint und wir sitzen in unseren YouTube-Zimmern. Und wer tut sich sowas an? Vielleicht können wir ein bisschen was zu uns sagen. Du als Gast darfst gerne anfangen. Sehr gerne. Ja gut, ich habe mich ja auch schon im Forum vorgestellt. Ich bin der Basti, 24, aus Nordhessen. Relativ lange schon bei den Online-Sims mit dabei. Ich glaube seit 2007, 2008 damals angefangen. Da hat mich auch mein Bruder dazu angestiftet, die Sache mir mal anzugucken. Als 13-, 14-Jähriger natürlich gleich volles Brot mitgemacht, sich oft verarschen lassen. Über die vielen Jahre natürlich dann irgendwie die Kenntnis doch gewonnen. Und jetzt bin ich hier, irgendwie 11 Jahre später, mache immer noch dieselben Sachen, bin immer noch Fan von denselben Vereinen. Das kann ich auch kurz sagen. Ich denke mal, jeder kennt mich ja auch großartig. Ist ja bekanntlichermaßen Dortmund und West Ham und sympathisieren tue ich noch mit Marseille. Und ja, berufstechnisch Rettungsdienst, Kacke, was auch sonst. Ja, da muss man auch mal am Wochenende ran. Ja. Ja. Leider, leider. Ja, was man zu mir sagen kann, du hast jetzt richtig ausgeholt. Ich bin der Rekoba. Mein richtiger Name ist Dennis. Ich schäme mich selbst für den Namen. Da sind deine Eltern schon Akademiker und dann nennen die dich Dennis. Jetzt kommt das Beste, mein Bruder heißt Kevin. Ich wusste es, ich wollte es gerade sagen. Ja, ist sehr merkwürdig in den 80ern gewesen. Ich bin 31, also schon einer vom älteren Semester und wohne in Köln. Und ich glaube, das reicht auch. Mehr muss man zu mir nicht wissen. Ich bin eigentlich ein ziemlich netter Typ, auch wenn ich im Forum und überall nicht so rüberkomme. Der erste Eindruck ist auch super. Ich kann es nur empfehlen. Ja, also unser nettes Vorgespräch gerade hat mir auch schon sehr gefallen. So, wie findest du denn jetzt eigentlich RFS? Also wie findest du jetzt den Eindruck von der SIM überhaupt? Das ist ja ein Thema, das wollten wir auch mal kurz ansprechen. Ja, können wir auf jeden Fall machen, sollten wir auch tun, weil man schon sagen muss, von dem Admin-Team und von den Liga-Leitern haben wir da schon echt die Creme de la Creme eigentlich mit dabei, das haben ja schon viele gesagt. Die Jungs haben sich ja bei FT wirklich einen richtig guten Ruf gemacht. Blöd, dass es da dann natürlich nach hinten losgegangen ist. Gut für uns, dass dadurch die neue SIM natürlich nochmal an Qualität gewonnen hat. Und ich denke auch, dass es für die Zukunft auf jeden Fall prima laufen wird. Ich vertraue dem Team volles Ganz und ich denke mal, der Meinung bist du ja auch im weiten Sinne, oder? Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Das Team ist natürlich auch der Hauptgrund, glaube ich, warum jetzt viele so gespannt sind. Abgesehen davon, dass jetzt eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt einfach ist, um eine SIM zu starten. Weil wir haben ja alle mitbekommen, bei Fuß und bei FT ging es, als hier RFS gestartet ist, ja drunter und drüber. Ich dachte auch eigentlich, dass bei beiden Sims die Lichter ausgehen, muss ich sagen. Also, ja, ich muss auch sagen, ich habe es auch ein bisschen gehofft, zumindest bei FT. Ja, Zeit leider. Das wäre ein schönes Ende gewesen. Ein schönes Ende kann man sagen. Oder nicht schönes Ende, aber ein Ende auf dem Höhepunkt. Das von Tag 1 auf Tag 2. Ich habe davon ja alles mitbekommen. Ich gucke ins Forum und auf einmal war der Cut da. Naja, so ist es halt. Das kam ganz plötzlich. Das kriegt man ja so nicht mit. Aber war schon ein bisschen skandalös auf jeden Fall. Und aber wie du schon gut sagtest, gut für uns, also gut für RFS. Ja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass jetzt auch ein relativ, ja, ich sag mal, die Top-SIM könnte hier entstehen. Weil da sind jetzt wirklich fast alle von FT, fast alle von Fuß und noch so ein paar von DP und was es sonst noch gibt, die sich jetzt hier zusammengefunden haben. Und dann zusammen mit dem Team könnte das jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um ja, so das Next Level zu erreichen. Bin ja mal sehr gespannt, was da noch, heute kommt ja das Regelwerk, habe ich vorhin in der Shoutbox gelesen, was da noch so Besonderes drin steht. Und ja, ich sag mal, das einzige Problem könnte werden, wenn die Technik nicht mitmacht. Also der Websocker. Ja gut, da kann ich ja selber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch dabei was bei den Saisons, die wir vor der jetzt vor der Saison gespielt haben, die Testsaisons, da hatten wir Nee. ja auch ein kleines Grüppchen, wo wir ein Ah, paar Vereine okay. benommen haben, ein paar User und natürlich auch die Admins und haben da, ich glaube, 2 oder 3 Saisons war ich da mit dabei, die wir uns angeguckt haben. Und eigentlich von den Ergebnissen her, mit kleinen Ausnahmen, die du halt immer im Whipstocker hast, lief der 1A super rund. Man hat sich nur ein bisschen noch Gedanken zu gemacht zu den Verletzungen und den Karten. Das muss man immer anfassen, ist ja logisch, aber das lief eigentlich super flüssig. Okay, und wie sah es aus mit der Kontertaktik? Das ist ja das Problem Nummer 1 beim WebSoccer 5 oder wie der heißt. So wirklich, ich habe meine Teams leider nie auf Konter aufgestellt, weil ich mit der Ja. Problematik auch gar nicht so vertraut war. Aber soweit ich das mitbekommen habe, wird daran ja relativ gefeilscht oder es wurde daran gefeilscht, dass das auf jeden Fall funktioniert. Oder Ja. besser funktioniert als bei anderen Sims, sagen wir es mal so. Ja, also ich habe ja bei Fuß im letzten Winter die Rechnung angepasst. Und ich weiß ungefähr, was man da einstellen kann. Da gibt es dann so eine Datei, die heißt Sim-Klasse. Da sind dann wirklich hunderte Parameter, die man anpassen kann. Und da gibt es auch was zur Stärke der Kontertaktik. Und ich habe die schon fast auf null gedreht und es hat nichts gebracht. Ja gut, jede Technik hat immer seine Probleme, ne? Die bringen Ja. sie, glaube ich, mit sich. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Fuß startet jetzt ja neu. Und Ohne mich. ohne dich, Ja. ich bin mir noch nicht sicher. Ohne Pipo mache ich nichts, Herz an dich, Eskorte. Bester Mann. Ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Hast du vielleicht mitbekommen, aber das gehört jetzt nicht hin. Nö, das ist auch vollkommen okay. Jeder Ja. darf seine eigene Meinung haben. Ja. Das wollte ich sagen, ja, ich glaube, der Sladi ist auch deshalb so überzeugt von diesem Neustart, weil jetzt dieser Major die Technik macht und vielleicht die Programmierung der Berechnung komplett anders machen kann, also irgendwas Eigenes programmieren kann und nicht dieses Standardformat, was jeder benutzt. Noch nie was, ich muss sagen, ich habe noch nie was von dem Kerl gehört, dementsprechend. Ja, Naja. der ist schon ziemlich lange dabei. Ich glaube, als Fuß 2012 gestartet ist, hat er auch Real Madrid bekommen. Irgendwas wird er können. Ja, Und hoffen wir es bei Iker Casillas ja auch bei uns, ne, bei RFS, Herr Real Madrid. ja. Ja, der kommt auf jeden Fall auch noch in den Podcast irgendwann mal und wird uns hier Gesellschaft leisten. Ja, der kann auch, glaube ich, quatschen ohne Ende. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich denke mal, das reicht jetzt als unser Ersteindruck von RFS. Wir sind der Meinung, hier entsteht was Gutes. Ich meine, warum sonst machen wir so einen Podcast und wollen uns da irgendwie einbringen? Wenn wir nicht davon überzeugt wären, würden wir das gar nicht machen. Kann ich voll und ganz unterschreiben. Und unser eigentliches Hauptthema heute ist ja die Bewerbungsphase. Und Oh ja. da wollten wir uns ja mal anschauen, wer sich wo beworben hat. Also es war ein bisschen tricky, das so rauszufinden. Diverse Foren, Threads und Shoutbox-Kommentare, Signaturen. Auf alles muss man ein bisschen Acht geben. Aber ich habe da jetzt so eine Liste. Wir haben da jetzt so eine Liste und da können wir dann mal, ja, unsere Meinung dann dazu abgeben. Wollen wir direkt mal anfangen? Klar. Okay. Wollen wir von oben nach unten mit dem Beliebtesten anfangen oder mit den Unbeliebtesten? Ich würde sagen, wir ziehen mal den Unbeliebtesten an, weil oben wird es ja dann nochmal richtig lustig bei so ein paar Okay. Namen. Da freue ich mich drauf. Ja, dann fangen wir einfach mal an. In Deutschland mit dem ersten Verein Dynamo Dresden. Ja, habe ich eben auch gelesen. Ja, Fand ich sehr, das sehr cool. Ich kam ganz neu dazu. finde ich super, super cool. Also ich weiß noch nicht, wie es da wird von der Stärke her, weil Dresden ist ja dann doch. Weiß nicht, Ja, wird ob die sich messen schwierig. können. Auf jeden Fall. Aber er meinte selber, er hatte, glaube ich, sonst keine Zeit. Der Herr, wie heißt er, kleine Oase. Ja, der Aber Planoase. Sympathiepunkte plus 10. Auf jeden Fall. Ja, sowas ist auf jeden Fall löblich, wenn man sich für so einen Verein bewirbt. Aber ich glaube, stärkemäßig wird das schwierig. Aber man kann sich natürlich da, wenn die kleinen Vereine mehr Geld bekommen als die großen, schon irgendwie ein paar Erstliga-Stammspieler bestimmt zusammenkaufen. Ja, ich gehe auch mal aus. Das sollte nicht das Problem sein. Trotzdem muss man, obwohl er meint, er hat nicht viel Arbeit, aber sehr viel Zeit investieren, um Dynamo, denke ich mal, mittelläuft irgendwo in der Liga zu halten. Ja, wobei zweite Liga, ob es da Abstieg gibt, weiß man ja noch nicht. Das ist wohl auch die Frage. Das ist Fragen über Fragen, die wir leider nicht beantworten können. Machen wir mal weiter mit Frankfurt. Eine Bewerbung auch nur. Und da habe ich aufgeschrieben, das könnte der Iceman sein. Wie kommst du denn darauf? Ja, der hat irgendwo im, wo wollt ihr euch bewerben, Fred, hat er geschrieben, dass er sich wohl bei Frankfurt bewerben will. Und der hatte die ja auch schon bei Fuß eine Zeit lang. Ich glaube als Zweiteam oder so. Oder war es als Erstteam? Weiß ich gar nicht. Und ich denke mal, das passt ganz gut dann. Ich glaube auch, aufgrund dessen, dass er gebürtiger Frankfurter ist und natürlich auch ein glühender Adler-Fan, so wie er selber mal beschrieben hat, würde das, denke ich mal, auch passen. Ist er das? Er ist das. Okay. Also gut, kenne ich den jetzt auch nicht. Ich habe Ja, den ich. jetzt auch nicht wirklich wahrgenommen bei Fuß, weil er da schon auch eher zurückhaltend ist, aber. Ich könnte jetzt so tun, als würde ich alle Leute kennen, aber ich könnte auch sagen, dass ich im Forschungsbereich eventuell Einen mich Tab umschaue. offen hast. Könnte möglicherweise sein. Ah, okay. Ja, gut. Frankfurt und Iceman. Wenn sie sonst keiner will, dann darf er sie gerne haben. Meine Meinung dazu. Okay. Hoffenheim als nächstes. Eine Bewerbung. Ist nicht bekannt, wer sie haben will. Ich wüsste auch, also gut, Sympathie muss man nicht für den Verein haben, aber natürlich kann man sagen, dass durch deren Jugendarbeit der Verein schon interessant Ja. sein kann. Ja, die haben natürlich auch Geld und da kann es dann bestimmt auch mal die eine oder andere Einberufung geben. Muss man auch mit reinnehmen. In Passen. seine, wenn man, muss man auch berücksichtigen, meine ich. Ja, auf jeden Fall. Was mir gerade einfällt, hast du eventuell Paderborn, Köln in Hamburg vergessen oder kommen die bei dir noch in die Die Superliste? wurden. Ach Zweite so. Bundesliga Paderborn, natürlich. Warte, ich schaue nochmal. Zweite Wahl der SC Paderborn, dritte Wahl Köln und Ach so. Ah, ich habe HSV. jetzt auch nur die Erstwahl genommen. Oh, ah. Oder willst du über jeden Verein, wo eine Nö. Bewerbung ist, reden? Nö, nö, nö. Das sprengt den Rahmen, glaube ich. Dann reden wir noch Ja. heute Abend, wenn ich so nachts um Nachtschicht muss. Ja, also ich denke mal, so eine Stunde maximal kann man sich gut weghören. Aber alles, was darüber geht, ich weiß nicht, ob dann das Interesse so groß ist, uns beiden dazuzuhören. Also, Und ich glaube, ich die will mir Leute, die selber wollen nicht auch mehr einfach ganz was so. über sich selbst hören. Das glaube ich auch, das kann ich mir vorstellen. Ja, und was sie zu denen sagen, da können die sich auf einiges gefasst machen. Ich probiere natürlich nicht unsympathisch zu werden. Ja, mir ist das egal. Ich bleibe authentisch. So, So machen wir schauen wir mal. Was haben Hoffenheim? Haben wir abgehakt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der Apenhuil, oder wie der heißt? es. Atmen, ja. Der Apen, der ist ja auch im Forum zumindest angemeldet. Und der hat ja auch bei FT. War so ein Gedankengang, dass der das vielleicht sein könnte, aber man weiß ja gar nicht, ob der überhaupt mitmachen will. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach nur das Projekt hier angucke, aufgrund dessen, dass ja, ne, die Zwiespaltung des Teams dabei war zwischen. Aber man weiß nicht, vielleicht kann gut sein. Ich denke, er ist ja glühender Hoffenheim-Fan, so wie ich es mal mitbekommen habe. Ach, Wie man das so tatsächlich. sagt. Ich bin der Meinung, dass Aben Hoffenheim-Fan ist. Ich habe es, glaube ich, in meiner Shortbox gelesen, dass er sich dafür wirklich sympathisiert. Ich weiß zwar nicht, warum, wie das geht, aber es ist anscheinend möglich. Huch, ja, also es gibt auch Leipzig-Fans mittlerweile. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ich mag ja wirklich Werksclubs, meine ich nicht, so Retortenvereine, wie die Oldschool-Fans immer sagen. Vor allem, wenn die gute Arbeit leisten. Also Leipzig wäre für mich auf jeden Fall auch ja, eine gute Adresse gewesen, aber die waren ja leider schon weg. Stimmt, die sind doch, glaube ich, von, wie heißt er? Akta, glaube ich. Akta, von Akta, genau. Akta, der Ja. hat ja auch bei FT gehabt, deswegen denke ich mal, dass das, und er kommt ja auch aus Dresden, glaube ich. Ist ja auch Dresden-Fan. Ich weiß noch nicht, warum er als Dresdner Leipzig nimmt, aber das ist wieder eine andere Sache. Finde ich ein gutes Vereinsmodell. Zumindest so wie das Leipzig macht. Aber das spielt jetzt gar keine Rolle, denn es geht weiter mit dem nächsten Verein. Und das ist Hertha. Da haben wir eine Bewerbung. Die war gestern noch nicht da. Echt? Ist sie ganz frisch reingekommen? Ja, also ich habe ja vor einer Stunde oder so nochmal die Liste abgecheckt und Hertha war noch nicht dabei. Zumindest als Erstbewerbung nicht. Und man weiß aber auch nicht, wer da jetzt Interesse bekundet hat. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Der einzige Berliner, den ich kenne, oder Berlin-Fan, den ich kenne, ist Escorte und der ist ja bekanntlich später nochmal dran in Ja, Italien. das stimmt. Aber ich sag mal so, wenn er seine Erstwahl nicht bekommt, dann kann es natürlich sein, dass er Hertha bekommt. Weil ich glaube, eine Erstwahl ist nicht unbedingt immer wichtiger als eine zweite Wahl. Ich kann es mir gut vorstellen, dass er auch eher Ja. nach Hertha kommt. Ich meine, vielleicht ist es auch die 17 Wörter-Bewerbung für Hertha, dann geht der Kerl wahrscheinlich den Verein nicht. Ja. Also dementsprechend, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, wir können über unsere beiden Bewerbungen ja nachher auch nochmal sprechen. Denn ich bin sehr gespannt, was andere Leute gemacht haben. Ich bin da gar nicht informiert, ich habe keinen gefragt. Ich auch nicht, ich habe absolut keinen Plan. Ja, schauen wir mal. So langsam wird's interessant. Bayer Leverkusen hat drei Bewerbungen, stand jetzt. Und ich habe auch das mehrfach schon im Forum gelesen, dass sich da mehrere für Leverkusen bewerben. Du hast so eine Giant Ja. aufgeschrieben, aber ich bin der Meinung, ich hätte irgendwo gelesen, es gäbe noch mehrere, die voll Bock drauf haben. Da waren so einige, aber die haben sich dann später in dem Thema nochmal auf andere Vereine beworben. Deshalb habe ich die jetzt auch nicht als fraglich reingenommen, weil die definitiv schon raus waren. Zumindest laut Stand Forum-Thread, wo bewerbt ihr euch? Und ja, Giant, du hast es schon gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die bekommt, sage ich jetzt einfach mal so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Guter Mann, hat bei FT auch mit Valencia ein super Team. Ja, und ich glaube, der war bei FT auch im Team. Kann das sein? Wenn war er es oder ist es? Ich guck da gar nicht mehr, schnell das gar nicht mehr richtig. Ich, Ja, das ich wird sich war da zeigen. eh nicht so involviert. Ich habe mich da um mein Team gekümmert oder um meine Teams. Ein bisschen PNs geschrieben. Zweimal die Woche in den Spieltag-Thread. Und dann war es das. Sonst habe ich da nur ein bisschen mitgelesen. Ich war da nie so wirklich involviert. Nicht so wie bei Boost zum Beispiel, wo ich fünfmal am Tag drin war und geeidelt hab. Ja, gut. Also Giant ist für mich da ziemlich sicher, dass er die bekommt, egal wer sich da sonst beworben hat, weil ich glaube, der hat auch ziemlich Sympathien im Team. Ist ja auch immer sehr wichtig. Definitiv, also Weil ich hier. glaube, so was Kompetenz, sage ich mal, angeht oder Fußballwissen, da sind die meisten eh so auf demselben Level. Und wenn nicht, Ich dann wollte gerade kannst du immer noch sagen. googeln oder Google News Suche machen, wenn du zu irgendwas zum Spieler wissen willst. Und dann, jetzt habe ich ja meine Geheimtricks verraten. Ja, das glaube ich dir, dass du bei jedem, auch bei jedem Deal vorher nochmal bei Google alles eingibst, das wirklich stimmt, das passiert. Ja, also ich mach's wirklich. Aber zumindest die Google News Suche, jetzt habe ich dir echt meinen Tipp verraten. Wenn du da den Spielernamen eingibst und dann irgendwie sortierst nach News der letzten Woche. Da siehst du dann immer, ob es da irgendwelche Gerüchte gibt oder irgendein Transfer sich anbahnt. Dann weißt du, ah, okay, deshalb schreiben mich gerade alle wegen dem und dem an. Ja gut, das mache ich sowieso. Wenn ich innerhalb von einen Tag zwei Angebote für den gleichen Spieler bekomme, dann weiß ich, ah, alles klar, irgendwas ist hier schon wieder nicht ganz Ja, sauber. irgendwas passiert gerade. Aber um zurück auf Leverkusen zu kommen, ich meine, wir beide wissen auch nicht, wer die anderen beiden sind. Keine Ahnung. Genau. Vielleicht ist da auch wieder eine super Bewerbung reingetrudelt mit 1800 Wörtern. Und Ja. schauen sich die Sache vielleicht auch anders aus. Ja, stimmt. Also vielleicht hat Giant ja auch die 17 Wörter geschrieben. Sagt, Das kann auch ihr sein. kennt mich ja. Ich bin euer Mann. Gib mir Leverkusen. Und am Ende kriegt er sie. Naja. Man kann es eh nicht ändern, in manchen Fällen, glaube ich. Weil wenn du jemanden seit 10 Jahren kennst und weißt, der macht gute Arbeit und der will irgendeinen Verein unbedingt haben. Und das ganze Team ist sich da einig, der wird da eh gute Arbeit machen und wir mögen den alle, dann kann der andere auch 30 Seiten schreiben. Ja, klar. Man muss halt irgendwie gucken, dass man die Waage findet. Aber da bin ich auch froh, dass ich nicht im Team bin, das nicht entscheiden muss. Das ist Da nicht bin unsere ich auch Aufgabe. sehr froh. Ich bin froh, in überhaupt keinem Team mehr zu sein. Ich mache mir jetzt Glaube ein schönes User-Leben und mache hier ich. Podcast. Das ist auch eine schöne Das reicht Arbeit. schon, das reicht schon. Eine Stunde lang labern reicht schon. Ja, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal weiter. Schalke als nächstes. 4 Bewerbungen. Super. Der Verein. Nee. Ich glaube, ja, das, aber das lassen wir außen vor. Ich weiß nicht, wer sich, ich denke mal, es können sich nur Schalke auf Schalke bewerben. Ja. Ich weiß, Falke hat sich, glaube ich, drauf Ja, beworben. Falke hat ins Forum geschrieben, dass er sich beworben hat. Und er hat auch gefragt, ob sich noch jemand beworben hat oder wer sich noch beworben hat. Keine Antwort. Sonst hätten wir jetzt hier schön spekulieren können, wer es wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer Schalker ist. Also ich. Ja, mir fallen da zwei Leute ein, aber die haben schon ein Team. Der Schnaul und der Iker sind beide Schalke-Fans. Was ich auch nicht verstehen kann, wie man Schalke-Fan sein kann. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber das ist wieder, wie gesagt, eine ganz andere Krise. Aber reden wir lieber nicht, sonst kriegen wir noch ganz viele böse, böse Ach ja, Nachrichten. stimmt. Unsere Chancen sind gerade stark gesunken. Das war's für euch. Na gut. Ja gut, da wir jetzt hier nicht viel sagen können, Wollen. wollen, können wir eigentlich direkt zum nächsten Team gehen. Das sind natürlich die Bayern. 5 Bewerbungen haben die bekommen. Und da weiß man auch, zumindest vom einem User, dass er sich da sehr Mühe gegeben hat. Ich würde behaupten, dass der ein User, von dem wir beide sprechen, auch sehr aktiv im Forum ist. Ja. Und gerne auch viel Scheiße labern kann. Ich glaube, es geht um Dan, wenn es mich Es geht nicht um Dan. Natürlich geht es um Dan, selbstverständlich. Selbstverständlich geht der es um Dan. die halbe SIM geworben hat, nur um seine Chancen auf Bayern zu erhöhen. Ich meine, finde ich natürlich stark, wenn einer sich so viel Mühe gibt. Aber ich sag mal so, wenn du schon 20 Leute geworben hast, dann musst du nicht anfangen, jeden Spasti zu werben. Ich sag mal, weil Ich meine, das hat. du hast ja gesehen, der hat auch diesen Dainelli gefragt. Ach, Und da kriege ich Fieber, ja. vielleicht mache ich mich jetzt hier unbeliebt, indem ich solche Worte sage wie Spasti, aber der war halt ein Spasti. Also der war einfach ein Troll, glaube ich. Und da bin ich sehr froh, dass ich so einen nicht in der Shoutbox sehen muss oder überhaupt den Namen lesen muss. Ich unterschreibe deine Aussage komplett. Gibt es hier noch den anderen, der anscheinend auch sein weiß nicht, sein Trollfreund ist? Die beiden können das ganz Rolex-Kalle, gut und meinst du? genau. Und die beiden brauche ich definitiv nicht hier, weil Ja. mit dem habe ich mich ja schon ein, zwei Mal angelegt und das ist jetzt auch gut. Ja. Da muss man sich manchmal echt zurückhalten. Ich mache dann einfach einen Tab zu und denke mir, ich gehe jetzt, keine Ahnung, duschen. Ja. Fieberthermometer holen, ich weiß es nicht. Ja, wenn das so einfach wäre. Ich muss das auch mal ein bisschen lernen, mich ein bisschen zurückzuhalten. Wobei ist in letzter Zeit besser geworden. Ich wollte gerade sagen, so schlimm bist du gar nicht mehr wie früher. Ja, es war mal schlimmer. Des Weiteren haben wir ja noch Ja, in die Liste mit reingeschrieben, genau. den guten Magic Mike, der Paris, Bayern und Und Chelsea oder so sich. Chelsea und Barca. Ich glaube Paris Sonst nicht. geht Ich, er. ja. Schwierig. Obacht, Obacht. Ist schwierig für Mike, auch mit so einer Einstellung daran zu gehen. Ich kann ihn verstehen. Ich glaube, der hat ja lange probiert, ein großes Team zu bekommen. Ich glaube, bei FT seit Jahren und bei Fuß wollte er auch. Hat sich Er auch hatte, er bei. fand, ich fand, er hatte Ja. bei Fuse ein richtig cooles Team mit Udine. Also so ist es nicht. Ja, Das aber Team er war wollte super. halt ein Level aufsteigen und dann direkt bei den ganz Großen mitmachen. Ich glaube, Wird es hat wirklich schwer. schon, ich glaube, es hat schon seine Gründe, warum er überall abgelehnt wird. Ja, wenn ich allein daran denke, dass Ausrufezeichen keine Rudeltiere sind, dann kommen wir vielleicht auf den Nenner. Ich mag ihn, aber erst, wenn ich alleine, auch wenn man da sieht, wenn Spieltage sind und der Chat nebenbei da ist, hier der Spieltagschat im Ja. Webstocker, dann muss ich manchmal auch weggucken, weil es mich doch ganz schön nervt. Ja, also ich habe mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Ich kenne ihn nur, dass er immer nach Freundschaftsspielen fragt und halt eine sehr spezielle Rechtschreibung hat. Ja. Folterspiele. Richtig gut. Aber Gefällt mir. ich glaube, das spielt dann auch eine Rolle, wenn man denkt, ist der jetzt kompetent genug, um ein absolutes Top-Team wie Bayern, Chelsea oder Barca zu übernehmen. Das Ich wirkt muss ehrlich so. sagen, ich wüsste es nicht. Ich könnte es nicht einschätzen. Ja, also ich weiß auch nicht, wie gut er als Manager ist, aber Er wollte sich vielleicht auch anhören. Mike, nichts gegen dich. Einfach nur unsere schöne Ansicht. naja, und als dritten Kandidaten, der eventuell sich beworben haben könnte, habe ich Chefcoach aufgeschrieben, weil er Wie kommst du? ja, ich glaube, in seinem Vorstellungsthread oder wo war es, hat er die Bayern als besten Verein der Welt bezeichnet. Und da ist der Gedanke nicht fern, dass seine Bewerbung vielleicht bei den Bayern oder für die Bayern angekommen ist. Und ich glaube, wenn er sich da beworben hat, dann weiß er auch, dass er die nicht bekommen wird. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich ein ganz guter Typ. Er ist ja auch schon ewig im Steam-Geschäft, glaube ich, dabei. Ich glaube, fast länger als ich, glaube ich. Ja, der ist schon eine Ewigkeit dabei. Aber zu Bayern, da muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Da steht für mich auch schon fest, wer die bekommt. Der Dan natürlich, weil hast du das mitbekommen bei dieser, wie hieß das, ESM-Veranstaltung diese SIM, die nach 3 Tagen wieder zugemacht hat. Ach, ich hab's immer mitbekommen, aber ich habe da zum Glück mich auch nie angemeldet. Ja, da hat der Dan so eine ähnliche Arbeit wie hier betrieben, die halbe SIM eingeladen und am Ende hat irgendein Doppel-Account vom Admin die Bayern bekommen. Oh, Ja, oder okay, heftig. man weiß nicht, ob es ein Doppel-Account war oder einfach ein Freund von denen, aber irgendein Account mit 5 Beiträgen hat dann die Bayern bekommen. Gut, dass die SIM wieder zu ist. Ja, da war ich auch froh. Obwohl, das war die erste SIM, wo ich nach, ich weiß nicht, 15 Jahren mal ein Top-Team bekommen habe zum SIM-Start. Da hatte ich Tottenham. Die hätte ich jetzt auch gern gehabt, Ja, aber. Tottenham war auch, wäre auch weit oben bei mir gewesen. Ja. Wäre. So bei jeder SIM, die startet, wäre Tottenham einfach mein Team Nummer 1. Und alles danach ist, ja, relativ egal. Gut, aber man kann schon sagen, Bayern geht wahrscheinlich an Dan. Außer da hat jetzt irgendeiner eine richtig gute Bewerbung zusammengeschustert. Ich Irgendwas kann es mir richtig leider Besonderes vorstellen. gemacht. Und glaube aber trotzdem nicht, weil der Dan, der war so angepisst, nachdem der da die Bayern nicht bekommen hat. Ich habe ihn ja auch bei WhatsApp und er fühlte sich sehr verarscht, sag ich mal. Ja, das kann ich mir so gut vorstellen. Ich meine, so viel Arbeit, wie der jetzt auch schon hier rein investiert hat, Ja, und ich und ich würde denke, es ihm gönnen. ja, ich auch. Also ich denke, der ist ein guter Fang. Gibt sich ja auch richtig Mühe. Hast du das gesehen mit seinem Foto, die Ja, Twitter-Memes oder was das war? habe ich gesehen. Geil. Richtig, richtig Ja. gut. Und ich meine, auch als Manager ist er ein super Kerl. Hat ja auch Ahnung von dem Ganzen. Ja, das kannst du laut sagen. Als Manager Tottenham hatte er ja auch bei Fuß und für mich das beste Team der Sim. Also, was sie da Ja, alles ist haben. definitiv. Hat ja alles gewonnen, was es zu Ja, gewinnen gab. alles gewonnen. Für die Bayern auf jeden Fall ein guter Fang, falls sie ihn sich holen. Natürlich, falls sie sich ihn holen. Ja. Wollen wir das Land wechseln? Sehr gerne. Machen wir Wo weiter mit möchten wir? Italien, oder? Ja, dann gehen wir mal nach Italien. Okay. So. Vereine mit nur einer Bewerbung haben wir als erstes Lazio Rom. Da hat sich der Underholic beworben. Kennst du den zufällig? Ich habe den mal irgendwo gelesen, aber kennen richtig tue ich nicht. Aber der erste Eindruck im Forum ist eigentlich ganz gut. Das kann ich bestätigen. Ich habe nur gesehen, der hat ein Rostock-Logo. Er ist ein verdammter Ossi. Nein, kleiner Spaß. Aber nee, hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Also alles, was ich von ihm gelesen habe, war sehr nett. Und ja, ich Er habe den auch scheint bei zumindest RT Ahnung davon zu gesehen, haben, glaube wovon er ich. spricht. Wie bitte? Er scheint zumindest Ahnung davon zu haben, was er sagt. Ja, so. Bleiben wir in der Hauptstadt, hä? Ja, sehr gerne. Wen haben wir denn da, mein Freund? Beim Den AS AS Rom haben wir Rom. auch nur eine Bewerbung. Ron Swanson. Jetzt sag du mir, kennst du den? Woher? Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Puh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich denke mal, ich tue es trotzdem. Das ist Labbes. Aha. Ah, gut, dann, Da. ja, kriegt die AS Rom, alles Und klar. AS Können Rom, wir Labbes. weitermachen. Ja, Alles also klar. ich sag mal, AS Rom war für mich auch ein Team, wo ich mich gerne beworben hätte. Aber ich habe dann gehört, dass sich da wohl Labbes bewerben wird. Und da habe ich gesagt, so nee, da steht eh der Name schon drauf. Lohnt sich gar nicht. Nee, Labbes und Roma, das passt wie ein Arsch auf Eimer. Das ist Ja. super, sollte das Team auch so machen. Das passt, ja. Soll ich das nächste Team auch machen, weil da sehe ich einen Namen in unserer Liste, der ganz interessant werden könnte. Ja, mach mal weiter. Und zwar haben wir zwei Bewerbungen für den AC Mailand. Einmal ein gewisser Rekoba. Sagt ihr dir was? Ja, den kenne ich. Und wer ist der Den kenne ich. andere? Und der andere ist Ljungberg. Ich denke mal, es ist auch wieder ein Name von irgendjemandem, den wir kennen, der sich einen anderen Namen gemacht hat für die Sim. Gehe ich Ja, mal von aus. Oder ist es, oder kennst du den von diesem Nicknamen her? ich kenne seinen richtigen Namen. Siehst du. Du bist aber auch underground-technisch komplett unterwegs hier Ja, bei ich RFS. hab gute Connections zu zwei, drei Leuten im Admin-Team. Ja, und da kann man mal so fragen, wer ist das? Ist der gut? Und ich sage jetzt mal nicht den Namen. Ich habe schon einen Namen gespoilert. Das reicht für heute. Aber ich habe gehört, der ist auch richtig gut und es wird eine schwere Entscheidung bei Milan. Ja, ich kann den Mann noch nicht wirklich bewerten, da ich ja nicht weiß, wer er ist. Enrico könnte ich bewerten. Ja, was sagst du denn zu dem? Das interessiert mich. Ja, ich will behaupten, ist ein ganz korrekter Typ. Er liebt Auktionen. Das ist sein Ding. Super. Ich meine, du hast mit Köln ja bei Fuß alles gegeben. Dein Leben gegeben. Ja. 6,5 Jahre, Köln. 6,5 Jahre in Köln und auch ein super Team aufgebaut. Ich glaube, Ein Meister ohne geworden. jetzt, ich sehe, was soll ich da noch großartig sagen? Ja. Wir lassen das stehen. Köln als Kölnmeister, Rigoba ist ein toller Typ, aber Ja, Ljungberg auch. danke. Du Wir werden kannst jetzt sehen. nicht sehen, aber ich bin hier hart am Dabben vorm Mikrofon, weil ich mich Oh selbst so Gott. abfeiere gerade. Ich nehme alles zurück. Ich nehme den Ljungberg, den Rigoba könnt ihr woanders Ja, hinschicken. den kannst du wegstecken. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Muss auch sagen, ich habe gestern nochmal meine Bewerbung geändert, mein Drittteam angepasst. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mir das jetzt zum Nachteil wird. Also ich habe gesagt, ich hätte gerne als Drittteam, ich hatte erst Everton und habe dann den FC Sevilla genommen, weil da sich noch gar keiner drauf beworben hat, laut Bewerbungsübersicht. Ja, soweit ich das, ich habe ja auch, jetzt fange ich auch mal an, ich habe ja auch Connections ins Admin-Team, ne? Und Sevilla war wohl wirklich bis dato gar nichts wahr. Das könnte natürlich passieren, dass man sagt, aber da hat sich gar keiner beworben, wir wollen das Team aber vergeben, stecken wir den Rekuba dahin. Ja, und das könnte mir zum Nachteil werden. Könnte sein, nicht, wenn sich auch, vielleicht kommt ja noch Max und bewirbt sich darauf oder so. Ja, bitte, Max. Du wirst es hier nicht hören, aber. Einmal brauchen wir dich, Ja. einmal, komm. Jetzt brauchen wir dich, aber danach kannst du wieder gehen. Genau. Gut, das würde er eh nicht, das ist ja nicht hier, glaube ich. Wie bitte? Das ist ja nicht in der SIM, glaube ich, ne? Ja, Also er von ist daher kommt. angemeldet auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass er sich beworben hat. Wir klammern den einfach aus. Ja, gut. Nächstes Team schon wieder Heikel. Oh ja. Da bist du Inter. aber dran. Ja. Inter Mailand. Die waren ja eigentlich fest vergeben. Und dann wurde der Senior Conte rausgeschmissen. Aus nicht weiter bekannten Gründen. Die uns auch nicht angehen. Ja, die uns nichts angehen. Und ja, der wurde halt aus dem SIM-Team, SIM-Leiter-Team rausgeschmissen. Ja, jetzt muss er sich nochmal per Hand bewerben. Und hat es wohl auch getan. Und hat es wohl auch getan, ja. Und Er als hat es per Hand Konkurrent getan. hat er den guten Lolo. Oder Lollo. Der gute Lolo. Lolo. Ja. Polarisierender Typ. Das auf jeden Fall. Aber Ahnung hat auf jeden Fall. Ich Das meine, stimmt. leitet seine eigene SIM, die, glaube ich, ziemlich erfolgreich läuft. Ich habe keine Ahnung, was das für ein ist. Keine Ahnung. Ja, ich könnte da ein bisschen Aber was zu sagen. dann tut es. Bist du sehen, da, die haben noch den WebSoccer 2, also den, der so vor 15 Jahren überall benutzt wurde. Und die haben da wirklich was ausgebaut. Also der WebSoccer, der ist phänomenal. Die haben so viele Features. Zur Berechnung kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Ich habe da Wolfsburg übernommen und stehe gerade nach 6 Spieltagen oder so auf dem dritten Platz. Vielleicht läuft da einiges falsch bei denen. Man weiß es nicht. Na, ich kenne da noch so eine SIM, wo Wolfsburg Meister geworden ist, aber das Thema. Oh, wo das denn? Ist nicht Wolfsburg Meister geworden, sondern Champions League Sieger geworden. Champions League-Sieger. Ja, stimmt. Champions League Sieger. Aber auf den Namen kommen wir, glaube ich, auch später zu sprechen. Bestimmt. Was meinst du, wer macht das Rennen bei Inter? Oh, ich finde das relativ schwer, weil ich weiß ja nicht, wie das Team dann den Sieg nur konnte. Wir kennen ja bei den Namen jetzt auch von dem richtigen, wer es wirklich ist. Ja, ich denke auch, das ist eher ein offenes Geheimnis bei dem. Er steht ja auch in seiner Signatur, glaube ich, drin, wie sein Name vorher war. Hab noch nie Beiträge von ihm empfohlen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Jungs das bewerten aus dem Team, seine Bewerbung. Lolo ist ein guter Mann, ich denke, er hat sich auch Mühe gegeben. Kann gut sein, dass ich tippe auf Lolo. Ich tippe auch auf Lolo. Der kommt halt immer so ein bisschen nüchtern rüber. Finde ich so vom Schreibstil. Ja. Aber der hat auf jeden Fall Ahnung. Der hat ja auch Liverpool bei Fuß sehr gut aufgebaut. Und er Glaube macht ich. den Mund dann auf, wenn das braucht Ja. und polarisiert, wie gesagt, auch ein bisschen. Das Genau. finde ich gut. Das kann er ja auf jeden Fall auch bieten, dass er sich immer mit einbringt bei Themen, die gerade Sache sind. Das finde ich gut. Und ja, der konnte. Wer weiß, was da vorgefallen ist, dass er rausgeflogen ist. Wahrscheinlich Inaktivität, weil er erst 5 Forenbeiträge hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, das hatte ich ja dir im Vorgespräch gesagt. Ich hatte nach einem Tag Anmeldung RFS mehr Beiträge als er. Hm. Das kam mir schon spanisch vor. Warten wir da mal ab. Ich bin ja sehr gespannt. So, was jetzt überraschend ist, Atalanta Bergamo, 2 Bewerbungen. Überrascht ihr es wirklich? Ja, also wenn ich denke, dass es genauso viel sind wie Inter und Milan haben. Ich meine, vielleicht haben sich da auch die Leute beworben, weil die dachten, die kriegen die größeren Vereine eh nicht. Ich wollte sagen, vielleicht haben sich die Leute auch falsch kalkuliert, das kann natürlich auch sein, ne? Ja, dann macht das natürlich Sinn. Weil wir wissen zumindest einen Namen, der sich da beworben hat, das ist der Adnan, der Adi. Der gute Adi! Der gute Adi. Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt, glaube ich. Ich kenne den, woher kenne ich? Ach, ich, ja, alles klar, ich weiß woher. Der war doch aber mit bei Fuse. Ja, da war auf jeden Fall. Und ich glaube, er war auch ziemlich aktiv und hat auch gute Arbeit gemacht. Der war bei Rennes, glaube ich, kann das sein? Der war, glaube ich, bei Rennes. Ist er dann nicht zu Napoli gegangen? Ah ja, und dann zu Napoli? Kann gut sein. Ist er nicht zu Napoli gegangen? Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Gib mal eine Sekunde. Kannst du gleich. Ja. Früh mal die Zeit. Ich habe gleich Informationen. Ach, du googelst schon, beziehungsweise machst schon ein neues Tab auf. Ich habe genug Tabs. Ja, er war wahrhaftig bei Neapel und da gab es noch diesen tollen Deal mit Mia, der im Forum ganz doll zerfleischt worden ist, weil er da sehr schlechte Leistungen gemacht hat. Aber. Welcher war das denn? Das war doch hier Julian Brandt, habe ich doch bekommen. Und wer war es denn noch? Und hier Yizai, der heißt von Napoli, ja. Der Rechtsverteidiger. Und habe dafür abgegeben Politano und Kondogbia. Oh ja, das ist ein sehr guter Deal für dich gewesen. Würde ich auf Stand heute noch sagen. Ich finde auch, fand auch super. Danach hat halt sie sind zwar Neustart gemacht, aber fürs Gefühl war es super. Ja. Aber trotzdem, ich denke, der Typ hat trotzdem Ahnung. Ja, jeder hat seine eigene. Und der war auch aktiv. Und ich glaube, der hat sogar Vorberichte in Frankreich oder Italien geschrieben. Ich glaube, Italien war es. Ja. Also. Aktiver Typ. Ich weiß nicht, wer die zweite Bewerbung ist, aber ich finde ihn. Ja. Würde ich nehmen. Und ein schlechter Deal macht nur keinen schlechten Manager. Das stimmt. Jeder hat schlechte Deals gemacht. Jeder. Ja. Wirklich jeder. Auf jeden Fall. Machen wir mal weiter. Jetzt kommt eine meiner Meinung nach noch größere Überraschung. AC Florenz mit 3 Bewerbungen. Erstbewerbung. Ich weiß auch nicht. Ich kann es mir vorstellen, weil die auch, glaube ich, die Vereinspolitik geändert haben. Kann das sein irgendwie? Haben die das? Ich habe das nicht verfolgt. Ich glaube, die haben da irgendwie einen ganz großen Umbruch gemacht oder so und haben und stellen jetzt, ach, die haben hier Leute wie Alba Laforte so hier und ja. Toulouse. Und haben ja relativ junge Spieler geholt, soweit ich das weiß. Haben sie wirklich. Oh, ja. Haben sie wirklich. Ich habe mal nachgeguckt. Und ich sag mal, nur dieser Spieler, den die da geholt haben, den Lafont, also super Typ, wäre für mich schon ein Grund gewesen, die als Zweitteam oder Drittteam zu nehmen. Ja, und vor allem auch noch Chiesa. Also der ist genau, ja genauso. Chiesa, wenn er bleibt. Wenn er dann bleibt. Halt. Auf jeden Fall eine gute Anlage. Simeone auch am Start. Da ist so einiges, wo man was rausholen kann. Und ich kenne da einen, der das gut kann, mit dem ich aber nicht so gut kann. Oh. Den haben wir in der Liste. Ja, den Era. Und die anderen beiden Bewerber sind jetzt nicht bekannt. Aber warum kannst du denn nicht mit dem so gut? Ach, ich weiß auch nicht. Also der ist ja auch gerne mal so ein Quatschkopf, der einfach mal irgendwas raushaut, weil er Bock zu hat, keine Ahnung. Und ich habe manchmal nicht so Lust auf blöde Scheiße, sagen wir es mal so. Und habe mich auch ein, zwei Mal mit ihm, glaube ich, in die Haare bekommen bei Fuse. Aber nachtragen bin ich ja nicht. Aber ich brauche jetzt auch nicht mehr Kontakt als ohnehin. Okay, kommt mir bekannt vor. Also jetzt nicht bei Era, aber bei manch anderem User. Aber die meisten User, mit denen ich Probleme hatte, die waren eh bei FT. Was ist denn warte, wie heißt denn dieser eine Tamamson? Ach, hör auf, ich will darüber gar nicht sprechen. Lass es bitte. Obwohl, ein, zwei Sätze? Nee, lassen wir das. Ist er nicht wert. Ja. Ich bin mal aber gespannt, was bei Florenz jetzt einfach am Ende rauskommt. Wer da die Bewerber sind. Es wird auf jeden Fall spannend, vor allem die sind ja auch als Zweitteam oder Drittteam eins der meistgenanntesten. Mhm. Aber mein Tipp ist auch, den wir in der Liste haben mit Era, weil Era, glaube ich, italienischen Fußball in- und auswendig kann. Das auf jeden Fall. Also der ist ja immer in Italien zu finden. Ja, ich Und weiß nicht, ist er Italiener vielleicht sogar? Ich habe keine Ahnung. das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber er hat super viel Ahnung von Italien und Florenz. Ich glaube, das wäre eine gute Anlage für ihn. Ist ja auch schon lange dabei. Wäre eine gute Möglichkeit, aber wer weiß, wer sich da noch beworben hat. Wir wissen es ja leider nicht. Dann lass uns kurz Vorsicht. Napoli machen. Napoli ist klar, wer sich ja beworben hat. Einer zumindest für mich mit Pipo, also Eskorte. War klar, dass ich für Neapel bewirbt, ist sein Team. Bei Hughes gewesen. Er liebt Neapoli neben Hertha. Ich denke mal, das ist auch, wenn er nicht großartig bekommen ist, für mich auch mein Favorit. Nicht nur, weil ich ihn privat auch sehr mag. Okay, und dann haben wir noch Bernd der Erste. Den Name sagt mir was von FT, glaube ich. Aber ich weiß Naja, jetzt auch was, ja. nicht, wie viel er da gemacht hat, welchen Verein er hatte. Mir nie aufgefallen, dementsprechend für mich auch kein Top-Manager. Sorry. Ja, also ich würde sagen, Eskorte. Der hat auf jeden Fall Ahnung von Fußball. Muss man sagen, der kennt so viele Spieler. Vor allem die Aber Jugend. ja, genau, also der steckt da viel Zeit rein. Aber ich hatte ja nie ein wirklich gutes Verhältnis zu ihm, was zuletzt eskaliert ist. Wer bei Fuß war, hat es mitbekommen. Da habe ich immer meine Meinung über seine Arbeit als SIM-Leiter gegeigt. Deshalb wäre ich eigentlich ganz froh, sollte ich in Italien landen, dass wir uns ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber ich bin jetzt auch nicht nachtragend, aber ist einfach das Einfachste. Würde mich freuen, wenn wir in verschiedenen Ligen landen. Ja. Ja, vielleicht kommst du ja zu Sevilla. Ja, dann würde ich mich nicht mehr freuen. Aber naja, das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt. Jeder hat seine eigene Meinung. Ja. Egal, machen wir weiter mit England. Machen wir weiter mit England. Ich weiß nicht, ob du. Das Team haben wir ja nicht in der Liste. Das habe ich dir aber vorab ja geschrieben. Ich meine, möchtest du darauf kurz eingehen? Meinst du West Ham? Könnte ich meinen, ja. Ja, also West Ham haben wir eine Bewerbung, die ist von dir. Und ja, die steht komischerweise nicht mehr in der Bewerbungsübersicht drin. Er liegt nämlich daran, dass ich plaudere einfach mal aus dem Nähkästchen, das geht auch ganz schnell. Ich habe mich am Anfang für Valencia beworben, deswegen stehen bei Valencia auf zwei, die wird nämlich abgezogen, die eine. Und mein zweites Team war Marseille und mein drittes Team war West Ham. Habe mich jetzt spontan doch umentschieden, dass ich doch wieder dahin will, wo ich immer war. Bei jeder SIM Ah, war ich für okay. West Ham und ich will doch wieder zu West Ham. Und deswegen ist es auch für West Ham geworden. Okay. Eine Bewerbung. Und du bist ja auch aktiv. Du bist ja auch Shoutbox-Moderator. Was soll das eigentlich heißen? Ich habe in den ersten Wochen, nachdem ich da bin, ich glaube, die Shoutbox fast allein unterhalten. Ah, Also, okay. und dann hieß es irgendwann, ich bin wie ein Shoutbox-Moderator und dann dachte ich, oh, geil, ja, das nehme ich an. Ah, okay. Moderator im Sinne von Entertainment. Jawohl, Und genau. nicht Regelnazi. Ich kann sowas eh nicht. Ich bin da viel zu over the top für sowas. Also ich halte von Regeln auch in der Regel nicht viel. Und deshalb sage ich hier auch meine Meinung so offen. Und ja, ich bin mal gespannt, was das Regelwerk bringt. Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ich bin auch gespannt. Mal gucken, was da alles so gut. Okay, West Ham haben wir. Die bekommst du höchstwahrscheinlich. Ich hoffe es. Ja, du bist ja wirklich aktiv und bringst dich überall mit ein. Es ist mein Verein, Freunde. Nicht vergessen. Und du bist Fan. No. Wollen wir weiter zu den Magpies gehen? Ja, können wir machen. Wen haben wir denn da? Keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Eine Bewerbung. Bekommen, finde ich auch verständlich. Ich mag den Verein eigentlich auch ganz gern. Gute Spieler. Ja, die waren immer so ein richtig nettes Mittelklasse-Team. Also Halt einmal letztes Mal eigentlich halt immer. abgestiegen vor Jetzt zwei einmal Jahren, aber. abgestiegen, aber sonst waren die eigentlich immer so eine solide Wahl. Und ich glaube, die haben sich jetzt auch wieder gut gefangen. Ja, auf jeden Fall. Haben auch einen super coolen Kader. Also ich finde den Kader jetzt auch nicht unsympathisch. Haben zwar ihren tollsten Spieler wieder zurück nach Marseille geschickt, den ich ja so sehr liebe, aber selber schuld. Welcher war das denn? Ich bin da jetzt. Florian Ach, der. Thauvin. Ah, ja. Thauvin oder sowas. Thauvin, ja. Ich wüsste jetzt auch sonst nicht, wer da im Newcastle-Kader Nicht? gerade ist. Ich hatte auf Mitrovic zum jeden Beispiel. Mitrovic, genau. Und wer ist dieser defensive Mittelfeldspieler? Ich glaube, der ist 23, 24, 7 Millionen Marktwert oder sowas. Meinst du Isaac Hayden oder was? Ja, Isaac Hayden, den habe ich bei Fuß gehabt. Also wenn ich an Newcastle denke, denke ich eher so wie an Jonjo Shelvey oder so. Oder ja, an Chevy, der alte Voldemort. Laskales, oder wie der heißt, Ah ja, der Innenverteidiger. Laskiles. Ja. Ja, wer immer die bekommt, Viel es Glück. kann Schlechteres geben. Auf jeden Fall. Ja. Machen wir mal weiter mit Arsenal. Da sind die beiden Bewerber bekannt. Zum einen DA27 und zum anderen Super Du Ingo. hast die Toffees vergessen. Ach ja. Okay, machen wir jetzt erst Arsenal und danach nochmal Machen wir Arsenal. erst Arsenal. Ja. DA27 und Super Ingo. Unser Nesthäkchen mit Ja. DA27. Ich glaube, er ist 17. 17 ist er. 17, ja, der ist unverschämt jung. Aber arschaktiv, das kann man sagen. Nicht gar, wahrscheinlich ist er so mit 17 wie wir vor, wie du vor 14 Jahren und ich vor 6 Jahren oder 7 Jahren, wenn ich da 14 war, ist exakt dasselbe. Nee, ich bin 23. Na, scheiß drauf. Egal. Super Ingo, weiß nicht, willst du was zu sagen? Ich Super weiß von dem nicht so Ingo, viel. weiß ich nicht, kenne ich nicht, kann man nicht zu sagen. Ich kann aber sagen, ich drücke dem David Alaba 27 beide Daumen. Alter, jetzt macht's Klick! Ach, jetzt weißt du, was der Name bedeutet. Gut. Oh, scheiße. Ja, gut. Bleiben wir bei DA. DA, wir drücken dir die Daumen, du wahrscheinlich auch, oder? Ich finde ja super klar. Ja, der ist nett, der war auch bei Fuß im Team und hat sich da eingebracht. Ist wieder im Oder er Team. ist auch wieder im Team, ja. Und hat auch Arsenal gehabt oder hat Arsenal auch in Zukunft, denke ich mal. Wenn er jetzt nicht noch irgendein Last-Minute-Superbewerber kommt, Ach, dann kann ich mir nicht vorstellen. Der will schon zu den Gunners. ja, weiß ich nicht. Die sind, glaube ich, einfach in dieser von der Größe her in dem Bereich, wo viele denken, die kann ich bekommen, aber haben dann auch einen sehr guten Kader. Die haben halt dieses Jahr halt auch ordentlich was geholt. Jetzt haben sie noch Torreira geholt und Sokrates und hier und Leno. Ich Leno meine, auch das noch, ja. ist nicht verkehrt. Wir drücken hier die Daumen DA, aber wir müssen jetzt weitermachen. Und zwar jetzt wird's erstmal richtig interessant mit Chelsea. Oh, das ist ein Schon wieder die Hype. Toffees vergessen. Okay, Everton. Everton, Wechsel, geiler Typ, aktiv wie Ja. Sau, immer dabei gewesen, Wechsel, kriegst den Verein, Punkt aus Ende. Wiesel hasse ich so sehr. Ich hasse den Also, so sehr. Wechsel oder Nein. Wechsel? Ich nenne ihn immer Wechsel. Ich würde den Weasel nennen. Ne, ich hasse Weasel. Ich hasse dich nicht so sehr, aber. Und der ist einfach hin und wieder einfach ein richtiger Troll. Jedes Mal, wenn Das Deutschland ist spielt so. und verliert, ist er der Erste, der in der Shoutbox dann so richtig mit so Trollmethoden irgendwas aus einem rauslocken will. Das kann er ganz gut, aber den größeren Troll, den kommen wir ja gleich noch zu. Ja, zum größeren Troll kommen wir gleich auch noch. Aber Weasel, keine Ahnung. Eine Sache fällt mir noch zum einen. Das ist der Typ, der nach einem halben Jahr immer die Motivation verliert und ein neues Team braucht. Der ist der Teamhopper Nummer 1. Ich wüsste, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Okay. Es ist so. Ich glaube, jede Saison oder alle 2 Saisons muss er sein Team wechseln. Und ja. Und jetzt wird's spannend. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's lustig. Und jetzt kommt Chelsea und da wissen wir jetzt Zweite zumindest. Spielerin. Da wissen wir zumindest von 2 Leuten. Tope, heißt der Tope? Oder Toppi? Ich nenne Toppi? ihn mal Tope. Tope, ja. Tope und Fuchsel. Und eventuell Musi, der hat mit dem Gedanken gespielt, sich da zu bewerben. Ich kann es mir auch ganz gut vorstellen. Ja, ich sag mal, wenn Manchester United nicht frei ist, dann Chelsea als zweite Wahl. Kann ich mir Also bei Musi vorstellen. ich weiß noch nicht, wie der Vierte ist, aber allein schon von den drei Namen. Bei Tope weiß ich nicht. Es kommt, glaube ich, sogar aus Nordhessen, aus meiner Heimat hier. Ja. Ist zwar aktiv, kann ja aber nicht richtig einschätzen. Und bei Fuchsel und Musi, das wird heftig. Ja, also Tope, was der macht, finde ich sehr riskant. Also der hat ja sich für sein Team entschieden und dann alles direkt mit Chelsea zugepflastert. Sein Avatar, seine Signatur. Ja, ist Und halt, ich mag durch allgemeine sowas nicht, dass man das gleich ja. Avatar und so. Das soll jeder für sich selber wissen. Am Ende wird das, tut mir leid, Tobi, du wirst Chelsea nicht bekommen, dafür hast du zu stark Konkurrenz. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Also ich würde sowas auch niemals machen, weil ich weiß nicht, was das bringen soll. Wenn man andere Leute davon abhalten, sich da zu bewerben, Gehe davon aus. oder soll das einfach nur nochmal zeigen, wie sehr man diesen Verein auch liebt? Ich finde sowas richtig unangenehm. Wer liebt denn die Band, wer liebt denn die Blues? Ich kenne keinen, der die Blues liebt. Aber das kann von heute auf morgen passieren, wenn du die haben willst. Da kann man dann auch immer erzählen, dass man immer in Chelsea-Bettwäsche geschlafen hat. Und Frank Lampard war ja eh der größte Spieler. John Terry! Und John Terry. Und ja, Drogba. War ein geiler Fußballer. Ich bin gespannt, was die Leute so in ihren Signaturen, in ihren Bewerbungen geschrieben haben. Wie viel Mist. Ich könnte bei Tope mir gut vorstellen, dass es sogar sehr viel ist. Aber wie gesagt, an Konkurrenz würde er nicht an den Stil kommen. Allein Fuchsle, wenn Musi sich sogar auch beworben hat, ja. Der Name des Programms bei den beiden. Also von den drei Leuten, also Fuchsle mag ich sehr gerne. Habe ich nicht so viel mit zu tun gehabt. Und er hat mir aber irgendwann mal, ich glaube vor einem Jahr oder so, hat er mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht bei DP einsteigen will, weil ich sein Wunschnachfolger für sein Team wäre. Der ist von Inter Mailand zu Real Madrid gewechselt da. Mhm. Und er hat wohl mitbekommen, dass ich bei Köln ganz gute Arbeit mache. Ja, Junge, das fand ich sehr, sehr sympathisch. Ich kenne ihn ja schon wirklich lange. Durch DP von früher auch. Also ich halte von ihm sehr viel. Ja, ich auch. Also da fällt uns einfach nichts Schlechtes ein. Und Musi kann man auch nicht viel Schlechtes sagen. Vize-Musi, oder? Vize-Musi, hey! Vize-Musi. Ist er ja nicht mehr. Ja. Hat den Titel ja gewonnen. Ja, Meister gewonnen. Champions League gewonnen. Alles dabei. Gewonnen. Wie gesagt, es wird schwer bei den beiden. Bei den dreien. Vieren. Ja. Sorry. Also ich würde... weiß ich nicht. Musi würde ich eigentlich die besten Chancen zurechnen. Aber da er so ein bisschen zurückhaltend war, ich weiß noch gar nicht, ob ich mich überhaupt bewerbe. Ich will erstmal gucken, was noch frei ist. Ich kann auch auf einen Freepick warten, kann auch sein. Ja, da weiß man nicht, ob er sich überhaupt beworben hat. Aber ist auf jeden Fall ein Top-Typ. Hat ein bisschen zwielichtige Transfers bei Fuß gemacht. Da war doch dieser eine, wo er irgendjemand total abgezogen hat. Irgend so ein Neuling oder sowas. Kannst du dich daran noch erinnern? Es gab bei Fuß mehrere, die Neulinge angeblich abgezogen haben. Ja. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das war jetzt noch gar nicht so lange her. 2 Monate vielleicht. Und aber da habe ich dann auch was dazu gesagt. Ich glaube, mein Kommentar war, wenn schon Leute abziehen, dann wenigstens so, dass man das nicht unbedingt mitbekommt. Aber das war schon sehr offensichtlich ein ganz schlechter Deal. Ja, das ist... Wir lassen es mal weiter. Sonst werden wir nie fertig. Ansonsten kann ich auch nicht viel Schlechtes über den Musi sagen. Dann machen wir weiter mit City. Du darfst gerne übernehmen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Trink du ruhig einen Schluck. Bei City haben wir 4 Bewerbungen, Stand jetzt. Und davon haben wir 2, die es auch öffentlich zugegeben haben, dass sie sich da beworben haben, schätze ich mal. Mhm. Zum einen jemand, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, zumindest mit dem Namen nicht, das ist Studinho. Ja. Sagt dir der Name großartig was? Den kenne ich von ZOS oder ZOS. Das ist die Sim von Lolo. Oh. Lolo. Der hatte Lyon. Ich habe auch einen Deal mit ihm gemacht. Das war, ich habe ja Wolfsburg frisch übernommen. Und ich habe ihm Udokai und Brikalo gegeben für Mangala und Carrasco. Stärke für Talente. Carrasco ist jetzt in China. Ja gut, der kommt wieder. Ja. Das haben wir bei Oscar aber auch gesagt, und er ist immer noch da. Ja, aber bei Paulinho hat es keiner gesagt und er ist wiedergekommen. Aber jetzt ist er wieder zurück. Ich wollte sagen, jetzt ist er wieder zurück. Ja. Und der andere, der beschädigt ist für City, ist der Troll himself. Genau, der TLL-Meister. Was hältst du von dem? Ich liebe ihn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ihn wirklich. Den kenne ich wirklich schon seit Anfang an. Deswegen kann ich auch nicht objektiv sein, weil für mich wäre TLL dann auch die erste. Weil ich weiß, wie er tickt und ticken kann. Und ich, auch wenn er der Troll himself ist, er hat Ahnung ohne Ende, will immer dealen, TLL dealen, in der Shoutbox jeden Tag 3-mal. Ich finde ihn super. Ja, kann ich so unterschreiben. Habe ich jetzt nicht mehr so viel mit zu tun. Ich glaube, so 2006 oder so, als DP, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch, aber bei DP sieht ja heute immer noch alles aus wie vor 15 Jahren. Ist aber auch geil so. Ja. Und damals zu der Zeit hatte ich, glaube ich, mehr mit ihm zu tun und mit Sheva. Kennst du bestimmt auch. Oh, Sheva, Junge. Ja, klar. Ja, mit den beiden hatte ich immer viel zu tun. Und da war ich immer freitagsabends, da war ich so 16 oder so, war ich immer saufen und hab dann ins Forum geschrieben, TLL und Cheva sind meine Freunde. Nee, nicht ins Forum, das war im DPIRC-Channel war das. Das ist so lange her. Aber, und dann ist mir eingefallen, die sind doch alle ein paar Jahre jünger als du, die sind 12. Die wissen ja nicht, was saufen ist. Herrlich. Naja, egal. Ja, TLL, guter Kandidat. Ich denke mal, der hat seinen Ruf weg, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Wenn es einen gibt, der den Ruf weckert, ist es definitiv TLL. Wer weiß, wer sich denn noch beworben hat? Man I don't City. know. Ja, der Dan hat sich ja kleinen Spaß gemacht und so getan, als hätte er sich da beworben. Mal ganz kurz, was mir gerade auffällt, ne? Wir Ja. haben auch ein ganz wichtiges Team vergessen. Warte, welches Team? In Deutschland fehlt ein Team, was wir gar nicht besprochen haben. Ja, welches denn? Dortmund. Dortmund. Wir haben einfach meinen Verein nicht übersprungen quasi. Stimmt. Ja, weil ich die Liste so dumm sortiert habe. Das kann sein. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Wir sind von Frankfurt Ja, durch, hat man bisher. ich hab in allen Ländern eine Anzahl sortiert und in Deutschland irgendwie nicht ganz durch. Können wir auch schnell abfrühstücken. Wir machen schnell Dortmund dazwischen. Dortmund, zwei Bewerbungen. Bosanac hat sich darauf beworben. Es gibt viele Dortmunder, die da sind. Ich zähle auch mit darunter. Es wird eine enge Kiste, egal, was ihr gehört. Ja, also ich finde es überraschend, dass da nur zwei Bewerbungen sind. Ich hätte damit deutlich mehr gerechnet. Ja, weil Auch er halt hier so zum viele Beispiel Dortmunder sind. der Gimp oder Gimp. Oh, Vega! Der Vega, genau. Bester Mann. Aber der hat da jetzt auch nicht probiert, sich zu bewerben. Nee, Man weiß nicht, wo er hin will. ich weiß auch, wo Vega sich beworben hat. Wir werden sehen. Kannst du keine Insider-Informationen? Ja, ohne Absprache mit Vega mache ich das nicht. Okay. Mit dem bin ich auch schon ziemlich dicke. So wie du damals mit Ja. Hallo Freunde, ich war saufen. Schäfer. So ungefähr enden auch unsere Gespräche. Das ist sympathisch. Okay, einen haben wir da. Ah, Bosanac. Bosanatsch. Irgendwie sowas. Anscheinend bekannt zu sein in der Szene. Ich kenne nicht von dem, der ist gleich bei DP, soweit ich das mitbekommen Ja, habe. bei DP habe ich den Namen auf jeden Fall schon mehrmals gelesen. Glaube ich, wenn ich den jetzt nicht verwechsel. Ich glaube, er hat aber gesagt, dass er bei DP ist. Okay. Ja, dann. Leute von DP finde ich allgemein eigentlich immer ganz okay, aber ich kann ihn absolut nicht einschätzen. Ja, ich tue mich da auch schwer beim Einschätzen. Ja, drücken wir ihm mal die Daumen oder auch sein Mitbewerber. Man weiß ja nicht, wer der andere ist. Weiß man nicht. So, gehen wir zu der Liga, die schon einen Aufruf gemacht hat, dass so wenig sich beworben haben. Ja, und Muss man es hat leider sich nicht sagen. gebessert, nicht Das hat wirklich. ich weiß auch überhaupt nicht, warum. Und zwar geht es natürlich um La Liga, also um Spanien. Da haben wir in unserer Richtig. Liste jetzt nicht viele. Ne? Ja, wir haben ganze zwei Vereine, die eine Erstbewerbung bekommen haben. Wobei man sagen muss, Real und Atletico sind ja schon weg. Das stimmt natürlich. Das könnte auch ein Grund sein, warum dann nicht so viele Bewerbungen angekommen sind, weil ich denke mal, die wären auch mindestens genauso gefragt gewesen wie Chelsea zum Beispiel. Eindeutig, eindeutig. Und Real wahrscheinlich auf Bayern-Level. Ja, und die zwei Teams, davon haben wir einmal Valencia, habe ich ja, das war ja einmal ich, da können wir eins abziehen. Das heißt, da haben sie nur noch einen Bewerber, der wird wahrscheinlich auch Valencia bekommen. Gehe ich mal von aus, wer es ist, wir Ja, wissen es nicht. man weiß es nicht, wer da ist. Und zum anderen, jetzt wird es auch nochmal interessant, Barca, vier Leute haben wir da aktuell. Petto, Flot 96, S. Saulic und Alfie Solomons. Wen kennst du davon? Petto kennt man natürlich von Ja, Fuse. den kenne ich. Floß, ich glaube, Floß hatte bei FT auch Barca. Ja, das stimmt. Saulic kenne ich auch. Ich wüsste, kann aber gerade keine Verbindung mit aufbauen. Und Alfie, irgendwas ist relativ wie der Name von irgendwem anders. Oder ich kenne ihn nicht. Ja, der Saulic ist von DP auch. Ich glaube, da hat Chelsea. Ach, genau, ja, stimmt, Ja, mit dem habe ich auch das eine oder andere Mal schon verhandelt. Scheint auf jeden Fall aktiv zu sein. Petto ist Petto. Mal so, mal so. ja, Meister Petto, ich kann mal genau, mal so, mal so. Ja. Aktiv ist er, Ahnung hat er, das können wir aber sagen. Ja, ich würde beides sagen, so ja. Ja, aktiv, ja. Ahnung, Ach, ja. ja. Kann man machen. Er hatte zeitweise Ronaldo im Team. Ja, stimmt. Also, der hatte ja City und finde ich jetzt nicht so genial, was er daraus gemacht hat. Da will ich mir keine Meinung zu bilden, weil ich habe mich da auch nicht schlau gemacht. Ich auch nicht. Ja, Flotz hat wahrscheinlich gute Voraussetzungen, wenn er bei FT schon war, wo ja unser geliebtes Admin-Team herkommt. Und wenn die Ich den kann aber da, auch nicht wissen. ja, ich sag mal, wenn die den als guten Barca-User wahrgenommen haben, dann wird er auch hier wieder gute Chance haben. Und Alfie Solomons ist McGregor von FT. Ah, oh. Oh, da würde es aber eine harte Entscheidung für Barca. Aktiv ist er bei FT auf jeden Fall. Hier bei RFS ist er noch nicht so in Erscheinung getreten. Ich glaube, er hat vier Beiträge Ah, man und kennt ihn. ja, aber nur irgendwas zu posten, um des Postens willen, um aktiv zu wirken, finde ich auch Quatsch. Aber ich muss natürlich sagen, alle vier sehe ich nicht viel im Forum. Dementsprechend würde ich das, glaube ich, alles wieder aushebeln. Aber vielleicht ändere ich Keiner. meine Bewerbung noch auf Barca. ist nicht heute Einsendeschluss heute Abend? Ja, heute Abend um 23:59 und 59 Sekunden. Das sind ja alles keine richtigen Konkurrenten, wobei, keine Ahnung, was der Floats kann, was sie für Bewerbung haben. Man weiß es nicht. Aber ich Ich denke habe mal, keine das haben Ahnung. wir damit auch abgehakt. Und Letzte jetzt Liga. endlich Frankreich. Fangen wir mal an. Mit Monaco Marseille haben beide eine Bewerbung. Man weiß nicht von wem. Justus bei Ich Monaco weiß, vielleicht? ich weiß von Monaco, muss ich nebenbei. Ich werde es aber nicht sagen. Okay. Und der wird auch Monaco bekommen. Ich kann mir denken, wer. Nachdem du gerade schon sowas angeteasert hast. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Okay. Lyon. Zwei Bewerbungen. Da hatte ich mir ein bisschen mehr gerechnet. Ich Weil die so auch. viele Super junge Team. Spieler haben. Die waren auch für mich eine Überlegung, ob ich die nicht als erstes Team nehmen soll. Aber da habe ich mir gedacht, die werden bestimmt super gefragt sein, wie eigentlich bei jedem Sim-Start. Da Die bin ich jetzt haben ein aber auch bisschen enttäuscht. relativ viele Werbung oder nicht relativ viele zweiten, dritten Dinger dahinter noch Ja, die kleben. haben so Boah, super fünf. viele Zweitbewerbungen haben die. Ja, fünf. Schlecht. Dann bin ich mal gespannt. Eine Erstbewerbung kommt von Baddies. Kennst du den? Ich war auch bei Fibis, oder? Da war er und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, er war da katastrophal. Wen fängt gerade denn nochmal? Keine Ahnung, der war immer nur für 2 Monate da und hat dann nicht mehr aufgestellt. Und das mehrmals. Ach, der, ach, Startrennen war am Ende, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, Ich ich weiß es glaube nicht mehr. schon. Aber Ich ich, glaube vielleicht schon, vertue ja. ich mich jetzt auch komplett, aber ich glaube, das war einer, der immer für 2 Monate dabei war und dann wieder nicht mehr aufgestellt hat und dann kam ein halbes Jahr später wieder und hat es nochmal probiert. Erst. Ja, machst du auch die Historie. Ach, sieht man gar nicht. Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst. Kann ich vorher ganz unterschreiben. Der war nicht vorher bei Vigo und hat da auch nicht. Und ist dann zu Startrennen gegangen. Ja. Ja. Ja. Egal, ich würde dann auf jeden Fall hoffen, dass da ein guter Zweitbewerber ist. Vielleicht lag es auch einfach nur an der Sim, dass ihm Fuß nicht gefallen hat. Kann auch sein. Und er Wir sich wissen es jetzt hier nicht. richtig Mühe gibt. Und ich glaube, bei FT habe ich den Namen auch gelesen. Und bei ZOS habe ich den Namen auch gesehen. Da hat er über 4000 Beiträge, wenn ich mich nicht täusche. Eieiei, Also okay. vielleicht ist es einfach nur, wenn ihm die Sim nicht so zusagt. Vielleicht tun wir ihm auch Unrecht. Vielleicht tun wir ihm Unrecht, ja. Vielleicht war es einfach, lag es einfach an Fuß und den Usern da. Es lag an uns beiden wahrscheinlich. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, Und da zu guter wird. Letzt, Genau. ne? Geh mal in die Hauptstadt. Richtig. Wir haben Für keinen Namen dahinter. Leider. Paris haben wir 4 Bewerbungen in der Übersicht, aber wir wissen nicht von wem. Ich habe da auch Ich. keine Insider-Informationen. Ich leider auch überhaupt keine. Du auch nicht. Also ich kann Tja. es absolut, ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann es mir, ich weiß es überhaupt nicht. Vielleicht, Aramis, vielleicht. ja, Aramis, vielleicht aber auch Mike. Mike Keine Ahnung. wahrscheinlich auch, ja. Höchstwahrscheinlich, ich wirklich gar keine Ahnung. Dementsprechend können wir dazu halt auch nicht wirklich viel sagen. Nicht so wirklich. So, Ja. jetzt haben wir alle Teams durch. Wie viel haben wir jetzt auf der Uhr? Ich glaube 1,5 Stunden fast, oder? Wir haben schon 1 Stunde und 12 Minuten jetzt. Eieiei, Zeit verfliegt aber auch. Es geht schneller als gedacht. Ja, wollen wir jetzt vielleicht noch kurz so zum Abschluss sagen, was wir so in unsere Bewerbung geschrieben haben, um da mal so ein bisschen einen Vergleich zu haben? Können wir auf jeden Fall machen. Also ich rede auch gerne aus dem Nähkästchen. Mich würde interessieren, was hast du denn, wie lang war deine Bewerbung, was hast du da so reingeschrieben und was ist das Besondere an deiner Bewerbung gewesen? Also ich hatte ja bevor die Bewerbungsphase angefangen hat, wurde darüber diskutiert, wie besonders muss diese Bewerbung sein. Und ich habe jetzt Ja. mir auch gesagt, ich will jetzt hier, ich möchte jetzt nichts ganz groß Besonderes machen. Jeder kennt mich, ich möchte ein bisschen über mich erzählen, ein bisschen was über das Team erzählen und hatte auch 6 Stichpunkte. Die kann ich eigentlich mal vorlesen und danach, Rest dazu sage ich eigentlich nichts mehr. Stichpunkt 1 war, wer bin ich? Stichpunkt 2 war damals, warum der FC Valencia? Stichpunkt 3 war die Kaderanalyse. Stichpunkt 4 war, warum bin ich der richtige Posten für Valencia? Punkt 5 waren die Auswahlteams. Und Punkt 6 war, ich hab euch lieb. / Schlusswort. Und das war's. Okay. Ja, Die ich Fahrt, denke mal, die das gebe ist ich natürlich auch nicht zurück. so ein Muster, da sind, nach dem gehen viele. Ich habe meine Bewerbung auch noch offen hier. Da habe ich auch ähnliche Punkte. Da habe ich 1, Vorstellung, 2, Wunschverein und Begründung. Und drittens, was kann ich bieten? Mehr ist das nicht. Und ja, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir nur Stichpunkte gemacht, weil ich keinen Bock hatte, 30 Seiten zu schreiben. Und ich finde das auch einfach nur noch lästig, wenn es dann darum geht, wer schreibt jetzt am meisten? Ja, Und da wurde ja auch drüber grundsätzlich auch diskutiert. Das fand ich auch ganz gut so. ja. Also ich habe ein Video gemacht, ich habe da vorher Stichpunkte gemacht und dann daraus so ein bisschen erzählt. Über mich, warum ich den Verein will, habe dann da auch so Audioschnipsel aus der Talkrunde eingebaut, zum Beispiel, wo einer sagt, dass man so eine Verbindung zum Verein haben sollte. Und habe ich ja nicht zu Milan. Und habe dann da groß erklärt, warum ich vielleicht trotzdem zu Milan sollte. Die Begründung war, ich habe jetzt Wolfsburg übernommen bei einer anderen Sim und es funktioniert nicht so gut, weil man immer zu sehr an den Spielern hängt. Weißt du, was ich meine? Ach, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich will ja schon dealen. Und wenn ich dann an meinen Spielern festklammer, bringt keinem was. Dann habe ich da, gebe ich 3, 4 Spieler ab. Den Rest, den sehe ich viel teurer als alle anderen. Und Dasselbe kommt da wäre nicht es für mich zustande. mit Dortmund. Da könnte ich auch gar nicht hingehen. Ja. Das würde keinen Sinn machen. Aber vor allem bei Wolfsburg, die haben jetzt so eine schlechte Saison gespielt und eigentlich gute Spieler. Und da denke ich so, nächste Saison wird alles besser. Und die Spieler steigen wieder im Wert. Und Deshalb habe ich tun die sie nicht mal als nicht. Drittteam genommen. Als Ausweichteams habe ich übrigens ursprünglich Monaco und Everton genommen und habe dann ja, wie gesagt, gestern nochmal geändert auf Drittwahl Sevilla. Weil du sagst ja, Was Monaco ist schon weg. würde ich tippen? Würdest du tippen? Im schlimmsten Fall dann nicht wirklich bei Sevilla. Was mache ich denn dann? Ja, so dein Drittwunsch, würde sich doch auch schon Ja, freuen. Das ist ich habe das aber nur gemacht aus Nettigkeit. Damit ein paar mehr Bewerbungen in Spanien stehen. Das sieht da so leer aus. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, ach, passiert schon nichts. Aber eine Bewerbung mehr in Spanien. ja, Spanien, Naja. ich habe auch noch 2 Leute darauf angesetzt, sich in Spanien zu bewerben. Hatte eigentlich ja auch Ika gesagt, dass ich mit nach Spanien komme. Und fühle mich gerade jetzt ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ja. Weil ich jetzt doch dann doch mich umgeändert habe, ja, habe ich ja erzählt. Ja. Jetzt im Nachhinein tut es mir ein bisschen leid, muss ich sagen, aber ich glaube, du hast immer trotzdem bei mir immer mehr Sinn als Valencia. Ja, ich finde es ein bisschen problematisch mit den zweiten Ligen. Da sind ja bisher sehr, sehr wenige Bewerbungen reingekommen. Und das sieht danach aus, als ob da dann zu 90% Interimsmanager sind. Ich hätte so gemacht, muss ich uns ehrlich sagen, 2 Teams gleich von Anfang an. Du lässt die Bewerbungsphase auslaufen, gibst die Teams ab, lässt 2 Wochen weiterlaufen und machst dann danach die 2 Teams, weil dann wäre die zweite Liga voll. Bin Ja. ich mir ganz sicher. Das wäre super. Aber die wollten das erst in 2 Saison machen. Das Team wird wahrscheinlich schon was dabei gedacht haben, vielleicht werden sie auch umdenken. Am Ende wird die Liga voll sein. Das wird schon funktionieren. Ja, also ich hätte die zweite Liga erst nach der ersten Saison eingeführt, wenn die ersten Absteiger feststehen. Und dann auch wieder so eine Mixliga gemacht, wie bei FT das war. Haben wir noch was? Oder? Nee. Ich guck noch mal. Auf meiner schlauen Liste habe ich jetzt eigentlich, meine schlaue Liste, 6 Stichpunkte, habe ich jetzt eigentlich nichts mehr drauf. Wir haben auch schon lange genug geredet. Also dafür, dass Ja. du oder wir und eher gesagt du in die Gruppe geschrieben hast, dass es 10 bis 30 Minuten gehen soll, haben wir doch ganz schön lange gequatscht. Ja, auf jeden Fall, aber ist jetzt auch ein Thema, wo sich das angeboten hat. Ich würde auch sagen, als letzter Punkt kannst du ja nochmal sagen, wie es mit dem Podcast, wenn man den so will, weitergehen könnte. Ja, wie es weitergehen könnte. Also die Idee ist, ein-, zweimal im Monat sich zu treffen und dann in kleiner Runde zwei Leute, drei Leute, eventuell auch vier Leute, dann ein bisschen über das aktuelle Sim-Geschehen zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nach der Bewerbungsphase, nach der Teamvergabe meine ich, direkt mal die nächste Folge machen und dann über Ich alle würde sagen, möglichen dann, ja, gut. Überraschungen und was sich da ergeben hat, ein bisschen quatschen. Eventuell Also ich könnte man. persönlich würde auch sagen, dass wir beide auf jeden Fall dabei sein sollten und uns vielleicht noch einen dritten dazu holen könnten, damit wir noch eine andere Ja. Meinung dabei haben. Aber ich fände es auf jeden Fall gut, wenn wir beide über. Ich schreibe mir, oder wir schreiben uns danach vielleicht nochmal raus, wen haben wir getippt, wo haben wir getippt und vielleicht werden wir komplett überrascht. Das wäre natürlich sehr lustig. Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und eventuell können wir dann ja auch noch irgendeinen Insider, der Iker, der hat sich ja angeboten. Oh Und der kann ein bisschen Einsicht geben, wie die Teamvergabe lief oder beziehungsweise die Auswahl und warum, weshalb so manche Überraschung zustande gekommen ist. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant und wäre ich eventuell auch. kriegen wir das ja hin. Ich denke mal auch, das will er eh gerne dabei sein. Wird Ja, gut, spannend. würde ich Das wird sagen, dann spannend. haben wir das. Haben wir das Schöne hier. Ich glaube, war ja sehr ergiebig auf jeden Fall. Fast 1,5 Stunden. Schon, damit habe ich nicht gerechnet. Gut, dass wir so doch früher angefangen Ja, auf jeden Fall. Du musst ja gleich noch haben. weg. Ich wollte sagen, sonst müsste ich gleich an die Arbeit, wenn wir 15 Uhr erst angefangen hätten. Ja, und ich muss da echt einen Podcast schneiden. Oh. Obwohl, ich weiß noch nicht, ob ich den heute direkt hochladen kann. Oder erst morgen. Hängt ein bisschen vom Nein. Intro-Mann Ich ab. wollte sagen, organisiert mal wieder das schöne Intro und wenn das dann da ist, dann die Jungs können auch noch auf morgen warten. Ich meine, die Bewerbungsphase ist zwar heute zu Ende, aber in der Woche wird erst entschieden. Genau. Und Gut. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute sich 1,5 Stunden auf einmal anhören können. Ich könnte mich selber so lange nicht anhören. Nee, ich auch nicht. Aber mal sehen, was die Ganz Leute kurz, sagen, das Feedback ist. letzte Sache, bevor wir hier Schluss machen, das würde mich Ja. wirklich mal interessieren. Hörst du dir selber den Podcast richtig nochmal an? Oh, ich glaube nicht. Weil ich hasse persönlich meine Stimme und ich weiß, dass ich nuschel. Und es ist mir jedes Mal peinlich, sobald ich einmal anfange zu nuscheln. Da fange ich an zu schwitzen, deswegen werde ich mir das nie anhören, was wir hier gemacht haben. Ja, mir wäre Nie. es nicht aufgefallen, bis du es jetzt gesagt hast. Krass, ne? Ja. Ich nuschel sehr gerne. Gut, dass es am Ende des Podcasts ist. Das heißt, die anderen Leute hoffentlich merken es auch erst am Ende. Ja, oder gar nicht, weil die schon abgeschaltet haben. Ja, das kann auch sein. Ne, ich werde ihn zwangsläufig an zwei Stellen nochmal hören, wo ich was rausschneiden muss. Ja, aber sonst. Ich bin sehr auf das Feedback gespannt, wie das ankommt. Ich Und auch. ja, dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zuhören. Wir sind Ricoba und Franco. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt RFS Podcast. Auf Wiedersehen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!